Lektion 6. Aufgabe 3a und b. Hi, mein Name ist Stefan und ich habe die Cardio Experience ausprobiert. Das ist im Grunde ein normales Cardiogerät fürs Ausdauertraining, also ein Stepper oder ein Laufband, aber mit erweitertem Display, sodass man während des Trainings wie in einer virtuellen Welt unterwegs ist. Es besteht die Möglichkeit, durch Wälder oder Wiesen zu laufen. Beim Steppen kann man einstellen, dass man Treppen steigt und am Ende mit einem Ausblick von einem Turm belohnt wird. Ich habe allerdings den Fehler begangen, das Gerät ohne Anleitung zu benutzen. Dadurch habe ich viele Optionen und Einstellungen übersehen. Dennoch muss ich sagen, ich finde es ganz witzig. Für zu Hause ist das Ganze nix, viel zu teuer. Aber im Studio wirkt es auf mich wie ein Magnet. Hallo, ich bin Anja aus Dresden und ich habe die App Smart Weight Analyzer getestet. Also, als erstes muss ich sagen, ich bin ja nicht so der Technikfreak und habe auch keine Lust, zu viel Zeit mit sowas zu verbringen. In dieser Hinsicht war die App echt eine Herausforderung. Man braucht als erstes eine Waage zu Hause und muss sich täglich wiegen und dann die Werte eintragen. Man muss auch vor jeder Mahlzeit eintragen, was man essen will. Die App wertet diese Daten aus und berechnet, ob ich zuschlagen darf oder doch verzichten muss, wenn ich mein angestrebtes Abnehmziel erreichen will. Ich habe die Hoffnung, ein paar Kilo abzunehmen, noch nicht aufgegeben. Aber diese App kostet zu viel Zeit und Nerven und wird daher gleich morgen wieder deinstalliert. Ja, hallo. Ich bin Miriam. Ich habe verschiedene Fitnessvideos aus dem Internet getestet und bin ganz erstaunt über die Vielfalt, die ich gefunden habe. Da ist ja wirklich für jeden was dabei. Leider ist das Angebot so umfangreich, dass ich bestimmt eine halbe Stunde vor dem Training nur geschaut und geklickt habe. Aber im Großen und Ganzen und mit viel Eigenmotivation kann man sehr davon profitieren. Wichtig ist, dass man vor dem Training die Beschreibungen liest, um in Erfahrung zu bringen, welche Materialien man braucht, also ob man Hanteln oder sowas haben muss. Aber dann macht es Spaß und ich bleibe ganz sicher dabei. Hallo, ich bin der Andreas und ich sollte eine Fitness-App testen. Ich habe gleich mal die Gelegenheit genutzt und mir 5 verschiedene Apps runtergeladen. Naja, was soll ich sagen? Die klingelten dann alle zu den ungünstigsten Zeitpunkten, um mich daran zu erinnern, dass ich ja trainieren wollte. Ich bin echt nicht faul oder so, aber ich habe keine einzige Übung gemacht. Ich habe einfach keinen Gefallen an der Vorstellung gefunden, vor meinem Handy auf die Knie zu gehen und auf Befehl Trainingseinheiten einzulegen. Nee, das war nichts für mich. Na, ich bin dann wohl die Letzte in der Runde. Ich bin Monika und ich habe EMS, also elektronische Muskelstimulation, ausprobiert. Ich hatte vorher gar keine Ahnung, was das sein soll, aber nun stehe ich wortwörtlich unter Strom. Ich musste einen Ganzkörperanzug anziehen und habe dann Stromimpulse an verschiedenen Körperteilen bekommen. Das kribbelte anfangs ein wenig und war mir recht suspekt. Ich habe dann mein ganz normales Trainingsprogramm absolviert und mich danach wirklich gut gefühlt. Ich kann wirklich nur jedem den Rat geben, das mal auszuprobieren. Der Muskelkater am nächsten Tag wird seine Überzeugungsarbeit dann schon leisten.